Win-Lose- und Lose-Lose-Ansätze. Das größte Problem liegt jedoch darin, dass nicht alle naturbasierten Klimalösungen wirklich der Biodiversität zugutekommen. Nicht selten werden Maßnahmen als naturfreundlich verkauft, die es gar nicht wirklich sind. Es gibt Win-Lose-Lösungen, die zwar dem Klimaschutz, aber nicht der Artenvielfalt dienen. Oder noch schlimmer, Lose-Lose-Lösungen, die auf den ersten Blick gut aussehen, aber in Wahrheit sogar schaden. In die erste Kategorie fällt die sehr verbreitete Förderung des Anbaus von Bioenergiepflanzen. Aus Pflanzen wie Mais, Raps, Palmöl oder Zuckerrohr wird Biokraftstoff gewonnen, um den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu mindern. Im besten Fall produziert der Acker, reichlich mit Düngemitteln versehen, Energie für den Tank statt Essbares für den Teller und konkurriert dabei um Land, das für den Anbau von Nahrungsmitteln oder für den Schutz der Artenvielfalt genutzt werden könnte. Im schlimmsten Fall werden dafür arten- und kohlenstoffreiche Regenwälder vernichtet, wie in den USA, Brasilien oder Indonesien. Biosprit sollte sich also, wenn überhaupt, aus Pflanzenresten oder Biomüll speisen, aber nicht aus Nutzpflanzen. Studien haben sogar gezeigt, dass große Flächen von Bioenergiepflanzen die Artenvielfalt genauso bedrohen können wie eine höhere, mittlere Erdtemperatur. Was also zunächst wie ein probates Mittel zum Klimaschutz aussieht, erweist sich in Wahrheit als Biodiversitätskiller. Noch zweifelhafter und damit eine wirkliche Lose-Lose-Lösung ist das Bepflanzen natürlicher, artenreicher Lebensräume, etwa von Grasland oder Savannen, mit exotischen Baumarten wie Eukalyptus oder Kiefern. Solche Aktionen vernichten natürliche Lebensräume samt ihrer einzigartigen Biodiversität. Denn anders als landläufig angenommen, sind Savannen nicht vertrocknete Ödlandschaften, sondern uralte, einzigartige Ökosysteme mit einer unvergleichlichen Tier- und Pflanzenwelt.